Liebe Frau Mundros, lieber Herr Schäfer, meine Damen und Herren, ich weiß gar nicht, wer hier untypisch sein soll für CDU-Veranstaltungen. Und selbst wenn manche zum ersten Mal sein sollten, werden sie wahrscheinlich in Zukunft immer kommen, nicht? Also Sie alle herzlich willkommen, schön, dass Sie alle da sind. Wir haben ja daran nicht erinnert worden, und das ist auch das Thema, ich mache es ganz kurz, am Wochenende uns daran erinnern, und wir haben viel Grund zu feiern, dass wir 60 Jahre nicht nur Grundgesetz haben, sondern 60 Jahre eine freiheitlich-rechtsstaatliche Demokratie, die viel stabiler und glücklicher geworden ist, als sich irgendjemand vor 60 Jahren das auch in seinen kühnsten Träumen hätte ausmalen können. Der Streit, der damals ein paar Jahre geführt wurde, war im Wesentlichen die Frage, ob die Schaffung einer Verfassung in einem Teil des geteilten Deutschland nicht zu einer Verfestigung der Teile führen würde. Und die andere und die Gegenposition war, dass nur auf dem Weg über eine Stärkung des freiheitlichen Teils die allmähliche Integration Europas und die Westintegration es eines Tages auch gelingen würde, wie es in der Präambel des Grundgesetzes und im damaligen Artikel 23 gestanden hat, die Einheit in Frieden und Freiheit zu verleihen. Es hat länger gedauert, als sich irgendjemand das damals vorgestellt hat. Und es war lange so, dass viele und zunehmend mehr auch nicht mehr daran richtig glauben konnten. Wobei die Geschichte. Dies alles ist dann möglich geworden, deswegen feiern wir 60 Jahre und 20 Jahre zugleich, Fall der Mauer in diesem Jahr. Dies alles ist möglich geworden, im Grunde, weil der Weg der allmählichen Einigung Europas konsequent beschritten wurde in diesen 60 Jahren. Es war ja 1989, als die Mauer gefallen war, doch so, dass bei unseren Freunden im Westen die Begeisterung angesichts der Aussicht, dass jetzt möglicherweise doch relativ bald zur Wiedervereinigung kommt, sich in Grenzen hielt. Was man übrigens auch als Deutscher verstehen sollte. Dagegen in Polen, in Ungarn, in der damaligen Tschechoslowakei, die war noch gar nicht geteilt, war die Begeisterung ganz einmütig. Die waren übrigens alle der Meinung, das Vereinte Deutschland soll auch in der NATO bleiben, weil sie auch alle reinkommen wollten. Der Jürgen Lebens war damals, wir waren zusammen, die richtigen Männer, nicht? So war das gewesen. Das heißt, der Wunsch aller an diesem Prozess des Zusammenwachsens Europas teilzunehmen, dazuzugehören, so fing es in Danzig an mit Solidarność 81, war die entscheidende Triebkraft, die am Ende die Mauer in Berlin, den Stacheldraht in Deutschland und den eisernen Vorhang in Europa beseitigt hat, einer friedlichen Revolution. Und deswegen ist es wichtig, es fing damals, und das ist der zweite Punkt, es fing damals dann jene Entwicklung an, die Sowjetunion hat sich relativ schnell aufgelöst. Ich weiß noch, Gorbatschow hat mir mal gesagt, der Jelzin wird schon sehen, wenn die Sowjetunion nicht zusammenbleibt, dann wird auch Russland seine Probleme kriegen. Und so war es vorher mit dem Warschauer Pakt. Und dann kam das Buch von Fukuyama vom Ende der Geschichte und Amerika war die einzige verbliebene Weltsupermacht. Und manche haben gedacht, nun ist es so, Friedensdividende haben wir geredet, Zivilschutz haben wir abgebaut und, ja, alles. Und dann haben wir plötzlich begriffen, was ja nicht schlecht ist, dass die Globalisierung unser Leben in einem Maße verändert hat, weil die nun oder verändern würde, weil nun die Dinge sich viel schneller entwickelt haben. Dann kam die Erfindung oder die Entwicklung in den modernen Informations- und Kommunikationstechnologien hinzu. Und meine Damen und Herren, um sich klar zu machen, wie rasant dieses Tempo ist, muss man daran erinnern, dass bei der Amtseinführung von Präsident Clinton, so lange ist das noch her, der Vorgänger der war zwischen den beiden Bus. Also es liegt 16 Jahre. In der ersten Rede von Präsident Clinton kam das Wort Internet noch gar nicht vor. Es hat damals noch keine Bedeutung. Es gab weltweit ein paar tausend Domains und nicht mehr. So schnell hat sich die Welt entwickelt. Und jetzt leben wir in einer Welt, übrigens, weil Sie vorher auf die Bemerkung von Jeva hat mich die Reaktion nicht ganz verstanden. Die junge Generation, es gehört zu den erfreulichen Dingen, dass von den Studierenden in Deutschland ungefähr 50% wenigstens ein Semester in einem anderen europäischen Land studieren. Erasmus, europäische Entwicklung. Meine Generation, ich bin 1942 geboren, ich bin zum ersten Mal zum Skifahren, ich bin im Schwarzwald zu Hause, in die Alpen gekommen, da war ich schon 18, 19 Jahre alt. Mit denen, das war ein Alter, wo meine Kinder schon gesagt haben, was immer noch Skifahren, nicht? Weil sie jedes Jahr da waren. Sie haben ein Maß an Möglichkeiten in der Welt, zu Hause zu sein, sich umzutun, der Welt zu reisen, was wir uns früher gar nicht vorstellen konnten. Das schafft ihnen neue Ungewissheit. Die junge akademische Generation hat viel mehr Offenheit und Ungewissheit, als wir uns das vorstellen können. Auch das ist wahr. Es ist ja nie alles nur gut. Und es hat immer, immer zwei Seiten, zwei Medaillen. Aber es ist die Welt, in der wir leben, in der sich ihre Zukunft abspielen wird. Ein Verspielen würden wir sie, meine Damen und Herren, wenn wir nicht beharrlich und entschlossen und jeden Tag wieder weiter an der Festigung und Einigung Europas weiterarbeiten würden. Das ist der Zusammenhang. Wenn wir in einer Welt von heute 6,7 Milliarden Menschen, demnächst 7, 8 Milliarden, unsere Vorstellungen, die wir uns mühsam erarbeitet haben, von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, von Toleranz, von Offenheit gegenüber Menschen aus allen Teilen der Welt, von einem ganz neuen Miteinander der Religionen, was uns ja auch vor neue Herausforderungen stellt, mit denen wir mal besser und mal weniger geschickt, selbst bei der Verleihung von Kulturpreisen umgehen. Das ist ja alles nicht selbstverständlich. Das muss man lernen, das müssen Gesellschaften lernen. Aber wir können es in Europa miteinander machen. Und wir werden es nur in dieser Welt der Globalisierung schaffen, wenn wir Europa bilden. Wenn wir alte Differenzen und Auseinandersetzungen in Europa verbinden, wenn wir zeigen, nein, man kann aus den Irrtümern der Vergangenheit lernen. Und wir können auch in einer Welt von 7 Milliarden Menschen, technischer Fortschritt ist heute in der Lage, auch 7 Milliarden, 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt anständig zu ernähren, wenn sie friedlich zusammenleben und wenn sie sich darauf konzentrieren, sich nicht gegenseitig im Hass zu blockieren und umzubringen, was frühere Generationen gemacht haben. Und die Gefahr ist nicht aus der Welt. Deswegen brauchen wir ein starkes Europa. Das muss demokratisch legitimiert sein. Deswegen brauchen wir ein starkes europäisches Parlament. Deswegen müssen wir in Europa zeigen, beispielsweise, denken Sie an Integration oder Dialog mit dem Islam, Islamkonferenz, dass wir anders als wir es gewohnt haben, früher waren wir in Europa und in Deutschland besonders, schon beschäftigt uns zwischen Katholiken und Protestanten so zu streiten, das war ja auch schon unglaublich. Wir haben ja Kriege geführt, Jahrhunderte. Heute zeigen wir, dass es geht, dass Menschen unterschiedlicher Religion friedlich zusammenleben können, dass sie nicht die einen die anderen bedrohen, sondern dass es Bereicherung ist. Diese Vielfalt, die heute viel größer ist, ist eine Chance, wenn wir es richtig gestalten. Aber wir müssen immer Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Freiheit, Offenheit und Toleranz miteinander verbinden. Das ist eine der großen Debatten in der Finanz- und Wirtschaftspolitik jetzt. Wie können wir auf der einen Seite sicherstellen, dass die Finanzmärkte wieder ihre Aufgabe erfüllen, Wirtschaft, Arbeitsteilung, die Wirtschaft weltweit mit den notwendigen Mitteln an Kapital, an Geld, an Kredit zu versorgen. Deswegen müssen wir die Funktionsfähigkeit des Bankensystems garantieren durch staatliche Maßnahmen, die wir uns vor einem Jahr auch nicht in Albträumen hätten vorstellen können. Und müssen auf der anderen Seite darauf achten, dass natürlich solche Exzesse nicht mehr passieren. Zeigt übrigens, dass Freiheit ohne Regeln, Freiheit ohne Grenzen sich immer selbst zerstört. Das gilt für eine Finanzwelt, ich erfahre, deswegen wollen wir Regeln haben. Wir dürfen durch die Regeln nicht so eng machen, dass am Ende kein Raum mehr für Freiheit ist. Deswegen müssen wir die richtige Balance wieder und wieder finden. Wir dürfen auch jetzt nicht glauben, dass staatliche Bürokratie die eine bessere Idee hat, wie man innovative Finanzmärkte macht. Oder dass staatliche Bürokratie die Arbeitsplätze sichern kann. Das kann sie nicht. Es kann ein Rahmen sitzen, kann subsidiär helfen. Es kann soziale Sicherheit, Chancengleichheit, Bildungschancen für alle gewährleisten. Es kann dafür sorgen, dass wir den Übergang in neue gesellschaftliche Verhältnisse besser schaffen. Aber es muss immer genügend Raum lassen, um hinreichende Kräfte von Eigenverantwortung, von Kreativität, auch von freiwilliger Solidarität, wenn Sie das Verhältnis von Jung und Alt denken, in einer demografischen Entwicklung, wo wir mehr ältere Menschen und weniger Junge haben, wo die Spanne zwischen Alt und Jung größer wird, wo der Zusammenhalt wichtig bleibt. Das kann Bürokratie alleine nicht, das kann nur Freiheit, aber diese Freiheit braucht einen Rahmen, sie braucht Regeln. Wenn wir beispielsweise nicht die Sicherheit gewährleisten, ich will Ihnen aus meinen Veranstaltungen der letzten Tage ein paar ganz schöne Beispiele sagen. Wenn wir durch staatliche Organe, Polizei, nicht gewährleisten, dass alle Menschen friedlich in Toleranz überleben, überlassen wir das Feld den Gewalttätern, die die Freiheit zugrunde, zu Grabe tragen wollen. Wenn Ausländerfeindlichkeit in diesem Lande keine Chance haben soll, muss auch weiterhin dafür die Polizei dafür sorgen, dass Toleranz eingehalten wird. Das geht nicht anders zusammen. Wenn wir den Kampf gegen Extremismus oder Neonazis gewinnen wollen, dürfen wir nicht alleine der Polizei überlassen. Und wir dürfen aber auch die Polizei nicht alleine lassen. Wenn wir die Polizei stärken wollen im Kampf gegen Extremismus, gegen Terrorismus, gegen organisierte Kriminalität, Menschenhändler, Drogenhändler, was es alles gibt, muss sie die notwendigen Gesetze haben. Denn im Verfassungsstaat darf jeder Inhaber staatlicher Gewalt nur im Rahmen von Gesetzen und aufgrund gesetzlicher Grundlage arbeiten. Deswegen streiten wir darüber demokratisch, welche Gesetze die richtigen Lösungen sind. Das kann man an jedem Beispiel sehr, sehr intensiv auch für und wider. Da hat keiner die Wahrheit für sich gepachtet. Deswegen entscheidet die Demokratie mit Mehrheit nach intensiver Debatte. Aber das Prinzip bleibt richtig. Schauen Sie, beim Datenschutz hat man lange geglaubt, es sei der Staat, der das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung im Wesentlichen bedroht. Inzwischen sagt doch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, nein. Der Staat ist es nicht. Das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, sowohl die Wirtschaft als auch der Staat bedroht die Freiheit. Ich zitiere gerade. Ein Verfassungsgespräch, das am Donnerstagabend in Berlin stattgefunden hat, auf Einladung des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts und des Bundestagspräsidenten. An diesem Gespräch haben sich neben dem Präsidenten Papier die Bundesjustizministerin und der Bundesinnenminister teilgenommen. Herr Joachim Gauck war noch dabei und Frau Limbach, die frühere Verfassungsrichterin. Bei diesem Gespräch hat Herr Papier gesagt, was auch öffentlich gesagt hat, es sei nicht in erster Linie der Staat, von dem die Gefahr ausgehe, sondern sei viel stärker die Wirtschaft. Und der Staat müsse das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung schützen. Das ist so. In Artikel 1 des Grundgesetzes lautet Satz 1, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und Satz 2 sagt, sie zu schützen und zu achten, ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. Wenn der Staat nicht die grundrechtlich verbürgten Freiheiten schützt, stehen sie auf dem Papier. Und dann kann jeder staatliche Gewalt, kann nur auf der Grundlage im Rahmen der Verfassung aufgrund gesetzlicher Bestimmung tätig werden. Das ist die Regel und die ist im Prinzip in Ordnung. Wie die Gesetze ausgestaltet werden, ist Frage der demokratischen Entscheidung. Darüber wird demokratisch gestritten und mit Mehrheit entschieden. Auch das ist in Ordnung. Ob die Grenzen der Verfassung eingehalten werden, überprüft das Verfassungsgericht wieder und wieder. Und das ist richtig. So funktioniert das System. Aber es funktioniert. Am Donnerstag, weil ich bei meinen Veranstaltungen war, wollte ich Ihnen noch sagen, war ich zuvor beim Kirchentag in Bremen. Als einer der europäischen Innenminister, ich bin ja ein Innenminister in Europa, und Europa ist inzwischen so zusammengewachsen, dass ich ungefähr 30-40% meiner Zeit als Innenminister mit europäischen Fragen zusammen zubringe. Ich treffe meine Kollegen im Europäischen Rat häufiger als die Kollegen aus den Bundesländern, mit denen ich in unserer föderalen Sicherheitsarchitektur auf intensive Zusammenarbeit angewiesen bin. Beim Kirchentag war das Thema, was die jungen Menschen von mir erwartet haben, war eine Debatte über europäische Flüchtlings- und Asylpolitik. Weil ja gesagt wird, Europa baue sich zur Festung aus. Meine Damen und Herren, ich glaube, dass der Vorwurf so nicht berechtigt ist. Wir kontrollieren an europäischen Grenzen nicht intensiver als früher. Das Einzige, was sich geändert hat, ist, dass wir an Binnengrenzen in Europa nicht mehr kontrollieren. Ende 2007 haben wir die Grenzkontrollen auch zu unseren Nachbarn im Osten abgeschafft. Mitte der 90er Jahre haben wir die Grenzkontrollen schon an den westlichen Grenzen abgeschafft. Heute können Sie in ganz Europa reisen, ohne an irgendeiner Grenze kontrolliert zu werden. Bei so einer Situation können wir wieder anders bezogen. Bei der Fußball-Weltmeisterschaft haben wir Schengen ausgesetzt, die Schweiz und Österreich bei der Europameisterschaft. Beim NATO-Jubiläum war es auch, das kann man für Sie der Schengen-Vertrag machen. Aber natürlich ist klar, wenn man an Binnengrenzen nicht mehr kontrolliert, also wenn an der deutsch-polnischen Grenze nicht mehr kontrolliert wird, was die Bevölkerung im Grenzbereich in Sachsen, in Brandenburg, in Oberbayern und in Mecklenburg am Anfang mit einer gewissen Zögerung, dem entgegengesehen haben, an der deutsch-französischen Grenze nicht anders. Dann ist klar, dann müssen wir uns darauf verlassen, dass die Polen an der Grenze zu Weißrussland, an der Grenze zur Ukraine, die Kontrollen vornehmen, die wir an der Grenze zu Polen nicht mehr vornehmen. Und umgekehrt. Also müssen wir zum Beispiel alle Fahndungsinformationen, an Grenzen wird ja beispielsweise kontrolliert, das ist ganz klassisch, nicht neu, wer ist zur Fahndung ausgeschickt. Also muss es in Europa heute ein Datensystem geben, wo jeder, der eine Außengrenze kontrolliert, wie zum Beispiel am Frankfurter Flughafen, die Daten von allen in Europa hat, weil wenn er das mal in Frankfurt durch die Kontrolle ist, ist er in Europa und bewegt sich ohne weitere Kontrolle. Deswegen brauchen wir mehr polizeiliche Zusammenarbeit, weil es anders nicht funktioniert. Trotzdem haben wir Europa nicht zur Festung ausgebaut. Aber wir haben in Europa wir brauchen eine gemeinsame Kontrolle der Außengrenzen, ein gemeinsames Niveau. Wir brauchen eine verstärkte polizeiliche Zusammenarbeit, damit mehr Freiheit in Europa nicht zu weniger Sicherheit führt. Denn diejenigen, die nicht für Europa sind, sondern gegen europäische Einigung, die gibt es auch. Und latent gibt es mehr in allen europäischen Ländern, als uns gelegentlich gefällt. Die würden ganz schnell sehr viel Zulauf bekommen, wenn man sagen könnte, diese verrückten Europapolitiker mit ihr, die kennen die Realität nicht, die kontrollieren nicht mehr an Grenzen und die haben keinen Schutz mehr. Denn die Menschen erwarten, dass der Staat sie schützt. Das ist die Kehrseite des staatlichen Gewaltmonopols. Dass niemand Gewalt ausüben darf, niemand darf seine Interessen, Meinungen mit Gewalt durchsetzen. Das ist Rechtsstaat. Aber dafür verspricht der Staat, dass er schützt und dass er Streit schlichtet und dass er notfalls das Recht durchsetzt. Deswegen brauchen wir eine gemeinsame Migrationspolitik als Europäer. Jetzt haben wir das Problem, weil in Afrika die Verhältnisse so desaströs sind. Und weil in dieser globalisierten Welt die Menschen natürlich sehen, wie es in Europa ist. Und weil auch Menschenhändler ihnen versprechen, wir bringen euch irgendwie nach Europa. Und setzen sie auf Schiffe, das sind die reichsten Seelenverkäufer auf dem Mittelmeer. Vor 2 Jahren zu den Inseln von Spanien im Atlantischen Meer. Und wir erleben, dass Menschen zu Tode kommen, was Europa nicht akzeptieren kann. Also müssen wir schauen, wie wir diesen Missbrauch bekämpfen, ohne unmenschlich zu werden. Aber natürlich ist keine Antwort, dass wir sagen, alle Menschen, denen es in Afrika schlecht geht, die können selbstverständlich nach Europa kommen. Das würde Europa nicht verkraften, würde jede Toleranz zerstören. Im Grundsatz ist es einfach, im Detail ist es mühsam, das war mein Thema am Donnerstag. Dann waren die Verfassungsgespräche, Staatssekretär, wie nur noch gestern haben wir das beim Bündnis für Demokratie und Toleranz, einmal im Jahr machen wir das auch um den Verfassungstag, Preise haben wir Menschen ausgezeichnet, die in besonderer Weise sich für die Toleranz in unserem Lande einsetzen. Menschen, die im Zusammenleben der Religionen, Menschen, die gegen Ausländerfeindlichkeit Gesicht zeigen, Menschen, die gegen Extremismus, Neonazis auftreten, weil das wichtig ist, weil übrigens die Polizei alleine das nicht leisten kann, sondern weil eine freiheitliche Lebensform auch davon abhängig ist, dass in dem Rahmen, den der Staat setzt und den er garantieren und gewährleisten muss, die Menschen Freiheit und Verantwortung wahrnehmen. Dass sie also selber sich auch engagieren gegen Fremdenfeindlichkeit, für Toleranz. Dass sie beispielsweise wählen gehen. Wählen Sie bei der Europawahl, dann wählen Sie CDU, das sind in meiner Wahlveranstaltung. Aber gehen Sie in jedem Fall wählen. Wir brauchen in Europa, dass diese Entwicklung voranbringt, die ist noch mühsam. Wir wollen ein starkes, handlungsfähiges Europa, es muss demokratisch legitimiert sein. Und das geht nur mit einem starken Parlament und in dem Ringen zwischen Kommission, Ministerräten, nationalen Regierungen Bürokratie wird das Parlament umso stärker sein, je mehr es sagen kann, wir sind die gewählte Vertreter der Bürgerinnen und Bürger in Europa. Deswegen brauchen wir eine möglichst starke Wahlbeteiligung. Wir werden in dieser Welt der Globalisierung es besser schaffen, wenn wir Europa stark entwickeln. Und noch einmal, für uns und für die Jüngeren von uns mehr als für die Älteren. Deswegen sage ich jungen Menschen auch immer, interessieren Sie sich für Politik, engagieren Sie sich, aber stellen Sie sich auch der Mühsal der Suche nach richtigen Entscheidungen, die verwirklichbar sind und die der Eigenart der Menschen gerecht werden. Toleranz ist ein hohes Gut und ein zerbrechliches zugleich. Wir haben angefangen, die Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Beginn dieser Legislaturperiode bei ihrer ersten Regierungserklärung Ende November 2005 gesagt, die Bekämpfung von Defiziten in der Integration von Menschen ausländischer Herkunft ist einer der Schwerpunkte unserer Regierung. Und ich glaube, wir haben ziemlich viel Wort gehalten mit diesen Bemühungen. Und deswegen habe ich auch diese Islamkonferenz gegründet und gesagt, ja, es gibt eine Reihe von Fragen, der Islam ist ganz anders wie die christlichen Kirchen. Wir müssen das miteinander besprechen, aber wir wollen es in einem Geist der Partnerschaft machen. Wir gehören zusammen. Auch da gibt es viele Menschen, kann man immer wieder sehen, die dann zögerlich sind. Ist das auch richtig? Tun wir die Dinge nicht unterschätzen? Tun wir sie nicht verharmlosen? Wir verharmlosen gar nichts, sondern wir sagen, es ist der bessere Weg, für Toleranz, für Miteinander einzutreten. Aber die Voraussetzung bleibt, dass dieser Staat in der Lage ist, den Menschen ein hinreichendes Maß an Sicherheit zu vermitteln. Menschen, die sich bedroht fühlen, Gesellschaften, die sich bedroht fühlen, die sich nicht sicher fühlen, die sich schutzlos fühlen, sind eher in der Versuchung, solchen, die Intoleranz predigen, nachzulaufen, als Menschen, die wissen, nein, unsere demokratischen freiheitlichen Rechte sind geschützt. Das ist die immer währende Aufgabe. Das ist das europäische Modell. Und dieses europäische Modell ist nicht nur in unserem Grundgesetz gut verwirklicht, aber unser Grundgesetz ist eine außerordentlich gelungene Herausbringung des Besten der europäischen Zivilisation, Kultur und Verfassungsgeschichte. Und wenn es uns gelingt, Europa auf diesem Wege in der Mühsal des Alltags weiterzuentwickeln, Schritt für Schritt, werden wir übrigens viele Menschen in der Welt, überall, auf allen Kontinenten, die ja auf uns schauen, in Südostasien ist man überhaupt nicht euroskeptisch, sondern sagt immer schon unglaublich, was die Europäer in wenigen Jahrzehnten, Asiaten denken, auf den längeren Zeiträumen geschafft haben. Wie die nach zwei Weltkriegen heute nicht mehr streiten, an Grenzen nicht mehr kontrollieren, miteinander leben, ein Maß an Offenheit haben, was man anderswo in diesem Maß an Toleranz noch nicht kennt. Die Inder sind übrigens auch bei. Das zeigt übrigens, dass Demokratien immer toleranter sind als andere Staatsformen. Und wenn wir auf diesem Wege weitergehen, haben wir eine gute Chance. So hängt Europa und Grundgesetz wirklich sehr zusammen. Und beides zusammen, meine Damen und Herren, ist die beste Grundlage, die wir für unsere Zukunft heute haben. Wir haben, Historiker werden einmal sagen, was da in diesem Deutschland und in Europa nach den Katastrophen des Zweiten Weltkriegs sich entwickelt hat, ist eine unglaublich glückliche Geschichte. Aber weil immer in der Geschichte es entscheidend ist, dass man das, was man erreicht hat, nicht Anlass ist, sich auszureden. Überrascht, rostet, heißt es bei uns im Schwarzwald, aber nicht nur im Schwarzwald. Oder Goethe hat gesagt, was du ererbt von deinen Vätern, erwirbest, um es zu besitzen. Wenn wir es nutzen, als Grundlage weiterzuarbeiten, haben wir eine gute Chance. Und deswegen sollten wir es, das ist unsere Einladung, deswegen werben wir bei der Europawahl dafür, deswegen kämpfen wir dafür, dass wir eine hohe Wahlbeteiligung bekommen. Natürlich kämpfen wir um die richtige Mehrheit. Wir glauben, dass wir Europa stärker in dieser Balance, für die christlich-demokratische Union viel Erfahrung hat, entwickeln sollten. Und deswegen möchte ich Sie einladen, gerade die junge Generation, diesen Weg mit uns zu gehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.